Hallo, herzlich willkommen zum Uncast Episode 763, kleine Bugs mit großem Ärger. Tja, wir müssen mal reden, Google, ne? Android Auto, das war wieder sowas, das hat mich daran erinnert, dass man vielleicht die Tech-Firmen mal darauf aufmerksam machen sollte, dass bestimmte Funktionen wichtiger sind als andere, ja? Und eine wichtige Funktion ist, wenn man es denn benutzt, Android Auto. Das ist sogar so wichtig, dass einem das richtig den Tag ruinieren kann, wenn man das braucht und das dann auf einmal nicht mehr funktioniert. Ja, steht morgens auf, ja, geht ins Auto, will seine Routine, ja, starten, macht YouTube Music und, na, navigieren, zack, und stellt fest, ups, was ist denn jetzt los? Handy rebootet? Was soll das? Hm? Ist mir passiert. Mehrmals. Immer wenn ich versucht habe, die App-Liste aufzurufen oder auf YouTube Music irgendwas Größeres zu ändern, also das heißt zum Beispiel zu suchen, ist das Handy, also quasi hat das Handy rebootet. Ja, das Display, das Android Auto Display ist kurz resettet und dann hat es wieder neu verbunden und ja, machen konnte ich allerdings nichts. Dann war es wieder wie vorher. Und so, okay. Natürlich, ja, und da habe ich mich auch wieder geärgert über mich selbst jetzt, nachdem ich das gelesen habe, was da, dass es kein Fehler war von dem Gerät, das ich im Auto verbaut habe. Weil da sieht man mal, dass auch ich mich immer wieder beeinflussen lasse von diesem unsinnigen Spruch, ne, China-Schrott oder sowas, ne. Da denkt man natürlich gleich, oh, das liegt jetzt bestimmt an diesem Android Auto Display, das ich mir für 90 Euro da eingerichtet habe. Ne? Mist. War es halt doch nicht so gut. Ne? Und naja, was soll's. Ne? Und dann liest man, nee, es war nicht das böse China Android Auto Display. Ne? Nein, sondern es war Android Auto, die App, die irgendwie Mist gebaut hat. Und viele Leute haben tatsächlich das Problem jetzt, ja, dass genau das passiert. Manche Funktionen können nicht mehr ausgeführt werden, insbesondere mit YouTube Music, aber auch mit den App-Listen, dass dann die Funktion eben nicht ausgeführt werden kann und das Handy ein Reset macht. Tatsächlich ein Reboot. Allerdings ein sehr seltsamer Reboot, weil das geht relativ schnell. Also ich sehe dann kurz, das Handy geht aus, das Xperia-Logo, und dann ist es aber sofort wieder da. Also das ist kein herkömmlicher Reset. Sehr, sehr seltsam, ehrlich gesagt. Und ich war auch im Moment dann natürlich auch wieder beunruhigt, weil ich gedacht habe, oh, oh, was macht denn hier jetzt dieses China-Gerät, ne? So wieder, ne? Also ich muss mir das wirklich abgewöhnen, ja, mich da beeinflussen zu lassen von diesen Mumpitz, denn eigentlich sollte ich es besser wissen, denn alle Sachen, die ich hier direkt aus China auch bestellt habe, sind besser als die Sachen, die ich in Deutschland gekauft habe oder in Europa gekauft habe. So sieht es aus. Ja? Aber egal, es ist ein ganz anderes Thema. Das wichtige Thema dabei ist, Android Auto ist eine grundsätzliche Funktion, die eben genutzt wird von vielen Menschen, weil in vielen Autos ist Android Auto die einzige Möglichkeit, um zum Beispiel zu navigieren. Und wenn die dann nicht 100% funktioniert, dann haben die ein Problem. Bei mir ist es jetzt auch nervig. Ich meine, ich komme damit zurecht. Die Navigation funktioniert zum Glück bei mir. Musik startet auch, aber ich kann Musikstücke nur noch auf dem Smartphone auswählen momentan. Aber was mich wirklich stört, ist, ich kann die App-Liste auf dem Android Auto Display nicht mehr auswählen, weil es eben sofort zum Reboot führt von meinem Smartphone, weil das ist schon eigentlich für mich wichtig, weil ich höre viel Webradio und ich kann jetzt nicht mehr zwischen YouTube und Webradio hin und her schalten auf dem Display. Das muss ich am Smartphone machen und das nervt. Dann kann ich auch gleich das Smartphone nehmen. Ja? Also das ist wirklich nervig. Und ich habe da auch gleich schon wieder an andere Lösungen gedacht, wie man das vielleicht machen kann. Ich habe schon überlegt, das soll ich mir ein Tablet ein kleines, was hier noch rumfliegt, im Auto installieren oder ähnliches und das dann nutzen, damit der Screen ein bisschen größer ist halt, ne? Aber es wäre schon ärgerlich, weil in dem Android Auto Display ist eben auch eine Dashcam mit integriert, die würde ich auch gerne nutzen. Also es ist schon ziemlich nervig und da muss Android auf jeden Fall, beziehungsweise Google muss da irgendwie drauf achten, dass es nicht mehr passiert. Im Moment gibt es noch keinen Fix dazu. Google weiß von der Geschichte und hat angekündigt, dass es demnächst ein Update geben wird. Ja? Und die sind momentan aber noch dabei, diesen Fix also zu erforschen. Ja, also die wollen jetzt einen Fix eben auf die Beine stellen, das dann eben rausbringen, aber es gibt noch kein Zeitfenster, wann das ist. Das heißt, momentan ist Android Auto für mich nicht zu nutzen. Zum Glück, wie gesagt, geht wenigstens noch die Navigation, da kann ich Ziele eingeben und navigieren, sonst wäre alles komplett sinnlos, das Display. Und naja, okay, also so ganz zufrieden bin ich eben damit nun nicht. Ja. So ist es. Manche Sachen sind eben sehr wichtig und die Firmen verstehen das offenbar nicht, wo da die wirklichen Schwerpunkte liegen. Das ist mir schon öfters aufgefallen. Manche Firma macht Sachen, die sind nicht ganz so wichtig und dann kann man es auch verschmerzen, wenn die dann wegfallen. Aber trotzdem bleibt immer noch ein gewisses ungute Gefühl, weil wenn man zum Beispiel etwas benutzt, auch wenn die Funktion nicht wichtig ist, ja, und die fällt dann weg, ist es trotzdem nervig. So wird es jetzt geschehen beim Amazon App Store für Android. Die werden nämlich im August den App Store abschalten. Richtig, für Android-Geräte wird der Store verschwinden, abgeschaltet werden und damit gibt es einen App Store weniger für Android. Man kann über Amazon denken, was man will, aber auf jeden Fall war das natürlich auch ein seriöser App Store, der jetzt dann eben wegfällt. Bleibt also nur noch F-Droid und Konsorten. Ja, dazu werde ich auch noch später in der Sendung etwas sagen dazu, weil ich finde, es ist wichtig, ja, dass es genug Alternativen gibt. Aber wie gesagt, später kommen wir noch zu einer anderen Erkenntnis, deswegen hebe ich mir das jetzt noch auf. Ja, jetzt werdet ihr euch wundern, ja, was ist denn mit den Fire-Tablets? Haben die jetzt keinen App-Store mehr? Doch, die werden weiterhin den App-Store bekommen oder haben den weiterhin. Nur, es geht nur um die Nicht-Fire-OS-Geräte, wie eben normale Android-Geräte. Die werden den App-Store verlieren. Der Sinn erschließt sich mir nicht ganz, muss ich sagen. Vielleicht hat das was mit der Intensivität der Wartung zu tun. Eben habe ich mich, glaube ich, verhaspelt. damit eben nicht so viel Arbeit für das Team, das den App Store betreut, eben aufkommt. Die müssen sich jetzt dann nur noch kümmern darum, dass die Apps auch vernünftig auf den FireOS-Geräten laufen, müssen sich aber nicht mehr mit eventuellen Reklamationen oder Beschwerden von Android-Usern herumschlagen, die eben kein FireOS-Gerät haben. Aber es stellt sich dann natürlich schon die Frage, ob und wie viele Firmen dann überhaupt noch groß was anbieten werden in diesem App Store, wenn es jetzt nur noch für die Amazon-eigenen Fire-Tablets, die jetzt zwar in den USA schon einen guten Marktanteil haben, aber trotzdem weit, weit weg sind von zum Beispiel einem Samsung Galaxy Tab, ja. Oder ähnlichen Mitbewerbern, die eben da auch günstige Tablets massenmäßig raushauen. Und momentan gibt es ja sehr viele Tablets. Ja. Auch auf den Smartphones kann man das jetzt nicht mehr nutzen. Das ging ja vorher. Ich habe auch einige Apps noch auf dem Smartphone installiert, was eben über den App Store aktualisiert wird. Das muss ich mir jetzt abschminken. Ich habe auch einige Software gekauft auf dem App Store. Ja. Zum Beispiel eine Office Suite habe ich mir gekauft. Die kann ich dann auch nicht mehr benutzen. Ja, das ist wirklich ziemlich ärgerlich, ja. Wobei es hält sich in Grenzen natürlich, weil der App Store nie jetzt die große Bedeutung hatte, wie zum Beispiel F-Droid oder eben der Play Store. Von daher wird sich der Schaden eben in Grenzen halten. Ich muss halt zähneknirschend jetzt darauf verzichten, auf diese App, die ich mir da geholt habe, und vielleicht die App wieder anderweitig kaufen in einem anderen Store oder, tja, darauf zu verzichten. Ehrlich gesagt habe ich diese Office Suite eh nicht groß genutzt auf meinem Smartphone. Ja. Könnt ihr euch schon vorstellen, warum? Hätte ich jetzt ein Android-Tablet, ein großes, dann wäre das was anderes, aber auf dem Smartphone ist das eigentlich relativ sinnlos. Die habe ich auch mal gekauft für Desktop-System auf dem Smartphone am Monitor zu nutzen. Da hat es auch super gut geklappt, aber ansonsten ist es sinnlos. Alright, also hier Amazon App Store wird verschwinden im August. So viel zu dem. Bei YouTube hingegen ist wieder was Positives aufgetaucht, denn es scheint wohl so, als ob YouTube Premium Lite zurückkommt. Ob und wann es in, beziehungsweise doch, ja, laut Blomberg zählt diesmal Deutschland zu einer der ersten Ländern, in denen es wieder zurückkommt. Das kann wohl damit zusammenhängen, dass bei uns eben die Leute relativ geizig sind und nicht so viel Geld ausgeben wollen. Oder zum Beispiel auch immer auch das YouTube Music nicht brauchen, weil sie zum Beispiel auf Spotify oder woanders ein Abo haben, ja, und wollen aber nur werbefrei YouTube gucken. Das wird also wieder gehen, genau für die Leute. Für mich ist es interessant, weil ich brauche auch das YouTube Music. Also ich hab da jetzt nichts davon, aber ich weiß, dass es viele Leute jetzt freuen wird, die einfach nur diese blöde Werbung aus diesen YouTube-Videos rauskriegen können. Also konnte mir das gar nicht vorstellen. Ich habe auf dem Computer immer den Adblocker laufen gehabt. Von daher habe ich auf dem Computer nie die Werbung gesehen. Aber ich habe immer gemerkt, wenn ich auf dem Smart TV über die YouTube-App was geguckt habe, dann habe ich gedacht, das kann alles nicht wahr sein. Die können doch jetzt nicht ernsthaft von mir verlangen, dass ich hier eine halbe Stunde Werbung anguck, auch wenn man es vielleicht nach einer Minute wegklicken kann oder so, ja. Das ist doch Wahnsinn, Wahnsinn. YouTube ist nicht mehr benutzbar also ohne Werbeblocker oder eben ohne Premium-Account. Ja. Irre. Ja, der Nachteil ist natürlich, seit ich das YouTube Premium habe, gucke ich jetzt noch mehr YouTube-Videos. Ja, also eigentlich wollte ich mir das abgewöhnen, aber so funktioniert das halt. Ne? Gut, aber YouTube Premium Lite bringt dann zumindest die Möglichkeit, werbefrei YouTube-Videos zu gucken und trotzdem nicht YouTube Music zu abonnieren. Das ist ja schon mal was. Allerdings hat YouTube weder das Datum bekannt gegeben bisher noch den Preis, was das dann letztendlich kosten wird, dieses Premium Lite. Aber zumindest ist es bestätigt und hoffen wir, dass es dann etwas günstiger wird. Und ja, also ich habe da noch so ein bisschen Zweifel. Ich warte doch, bis dann die Preise bekannt sind, bevor ich mich so richtig freue dann für die User. Denn man merkt schon, dass mittlerweile Google doch ein bisschen mehr Geld haben möchte. Das sieht man ganz klar bei den AI-Funktionen, die ja lächerlich teuer sind für das, was sie bringen. Gut, eine andere Sache, die vielleicht interessant ist, wenn ihr gute Augen habt und ein Handy mit großem Display, dann ist es vielleicht schon mal aufgefallen, dass die Einstellungen doch ein bisschen einschränkend sind, was die Größe zum Beispiel der Schrift oder aber auch der DPI-Zahl hier zeigen kann. Denn selbst bei den niedrigsten Einstellungen, ja, ist manchmal entweder die Schrift zu klein, aber dafür die Elemente zu groß, ja, oder man schiebt die Elemente auch runter, ja. Und hat dann immer noch, sage ich mal, vom Verhältnis her eine relativ große Schrift. Ja. Also kurzum, es stimmt was nicht, wenn man wirklich maximalen Screen, den Screen maximal nutzen möchte. Ja. Das kann man aber ändern. Das Einzige, was ihr tun müsst, ist in die Entwicklereinstellungen gehen. Ja, wenn ihr es noch nicht gemacht habt, könnt ihr auf die Bildnummer gehen, also bei eurer, also meistens ist es System, ja, und dort steht dann Build Number, ja, also wenn ihr es in Englisch habt, ich weiß nicht, wie es in Deutsch ist, habe ich in Deutsch, drückt ihr da ein paar Mal drauf, ja, 5 Mal, glaube ich, und dann werdet ihr Android-Entwickler. Ja, yay, ihr seid Android-Entwickler. Aber ihr könnt an die Android-Entwickler-Einstellungen gehen. So, und damit könnt ihr eine Funktion aufrufen, was sich nennt Android Display Minimum Width. Okay? Oder auch, werdet ihr das finden, unter Smallest Width. Ja, also kleinste Breite. Und normalerweise sind dort so, also bei mir war jetzt eingestellt, ich muss mal gucken, ich glaube 372 dpi. Mal gucken, 387 dpi war eingestellt bei mir, genau, und dann habe ich mal probiert, das so, wie ich es gelesen habe, als Empfehlung 504 dpi einzustellen und siehe da, was habe ich da für Platz auf dem Screen, also Wahnsinn, ich kriege richtig viel zu sehen, die App-Liste habe ich 3 Icons untereinander mehr als vorher, super toll, ja. Aber die Schrift ist halt relativ klein. Das muss man dann selbst sehen, ob man damit zurechtkommen kann. Wie gesagt, wenn ihr gute Augen habt, ja, und einen großen Screen, dann ist das kein Problem. Ich habe jetzt mit dem 6,5 Zoll Xperia 1 Mark 6 jetzt nicht unbedingt den größten Screen. Von daher habe ich es ein klein wenig wieder zurückgeschraubt, so dass es nicht ganz so extrem ist wie bei 504 dpi, aber auf einem Gerät mit 6,8 Zoll oder mehr ist das natürlich super toll. Da könnt ihr das so richtig gut ausnutzen, ja, und habt dann auch was von eurer Screengröße. Also das ist ein schöner Tipp, den ich hier bei GizChina gefunden habe, ja. Einfach in die Entwicklereinstellungen gehen und dann Smallest Width auf 504 beziehungsweise 502, ja, was euch eben passt. Oder eine andere Zahl, was euch eben zusagt. Wenn euch das zu klein ist, dann probiert es mal mit ein bisschen weniger. Ja, und ihr könnt immer in die normale DPI-Größe zurückgehen, entweder mit den Slidern in den Einstellungen ganz normal oder ihr gebt einfach wieder die alte DPI-Zahl ein, notiert euch die einfach, ja, bevor ihr die einfach löscht. Und wenn ihr dann die neue mit der neuen rumprobiert und es gefällt euch gar nicht, dann könnt ihr auch wieder die alte eintippen und das alles so, wie es vorher war. Ja? Super toll. Schöne Sache mit diesem, naja, Nutzen des Android-Screens, wenn man das will. So, der Smartphone-Markt in Deutschland, so meldet Heise, hat jetzt zum ersten Mal die Marke von 40 Milliarden Euro überschritten. Das muss man sich mal vorstellen, wer hätte das denn gedacht, ja, beim Aufkommen von den ersten Smartphones, dass die mal so eine Wirtschaftskraft werden können. Irre, 40 Milliarden Euro, das hat der Branchenverband Bitkom vor dem Mobile World Congress, vor der Eröffnung, hier veröffentlicht. Und das ist schon ziemlich massiv, muss ich sagen. Und da sieht man, wie wichtig diese Geräte in der Gesellschaft geworden sind. Kaum einer ohne Smartphone noch. Und ich finde das sehr beachtlich. Und es gibt auch einen Hoffnungsschimmer damit. Ja, wenn solche Menschen solche Technologie nutzen, dann ist noch nicht Hopfen und Malz verloren. Vielleicht sollten die Menschen das aber bewusster benutzen. Das heißt, sie sollten sich bewusst machen, was für ein technisches Meisterwerk sie haben und dass es nur durch die Hightech möglich ist, die eben die Konzerne auch anbieten. Ja, die Smartphones wachsen nicht an Bäumen und so ist es. Ich finde es also sehr, sehr lustig, wenn die, oder eigentlich befremdlich. Und lustig habe ich es früher gefunden, mittlerweile vergeht mir das Lachen, weil die Leute mittlerweile auch mitunter gefährlich sind, ja. Tun Leute Postings absetzen, ja, gegen jegliche Art von Technologien von ihrem Smartphone. Ich weiß nicht, soll ich das als dumm bezeichnen oder einfach nur als frech? Ich weiß nicht. ich gehe mal auf frech, ja, weil so blöd kann man eigentlich nicht sein. Okay. Aber ja, so ist es nun mal. Auch interessant, die Smartphones sind immer länger im Einsatz. Das heißt, der Trend, die Geräte längere Zeit zu benutzen, ist gerade hier aufgetaucht. Ja, aber auch, dass die Geräte länger in der Zeit genutzt werden. Ja. So wurde zum Beispiel die tägliche Einsatzzeit auf durchschnittlich 155 Minuten geschätzt. 155 Minuten pro Tag. Also ehrlich gesagt, das finde ich nicht besonders viel. Also für meine Verhältnisse finde ich das nicht besonders viel. Und wenn ich so meinen Bekanntenkreis angucke, ist es auch nicht besonders viel. Ja. Also die haben alle mehr. Deutlich mehr. Gut, wie auch immer, jedenfalls, man sieht, es ist im Fluss. Nicht so schön ist, dass der Durchschnittspreis auf 605 Euro angestiegen ist. Der durchschnittliche Preis von einem Smartphone, ich finde das sehr hoch. Und auch wenn er noch unter dem, sag ich mal, Kostenzuwachs liegt, was jetzt die Inflationsrate eigentlich vorgeben sollte, es ist ein technisches Produkt und von technischen Produkten bin ich von jeher gewohnt, dass die immer billiger werden und nicht teurer. Und von daher ist das eine bedenkliche Entwicklung. Das sieht man auch gerade bei den Premium-Geräten, dass die teilweise so teuer sind. Ich weiß nicht, also da finde ich auch keine Relation mehr zu irgendwas. Es ist halt sehr, sehr interessant auch zu sehen, wie Leute reagieren. Zum Beispiel, wenn es ums Auto geht, da wird viel geschimpft, dass die E-Autos teurer sind als die Verbrenner, wobei das nur noch bedingt stimmt. Es kommt halt darauf an, was man möchte. Und vor allem, ne, als der Vergleich, der hinkt, ne, gebrauchter Verbrenner wird dann mit dem neuen E-Auto verglichen. Ja, so geht das nicht, ne? Heutzutage sind die Verbrenner auch ziemlich teuer, wenn man die neu kauft. Da ist man offenbar nicht bereit dafür, in Relation gesehen, so und so viel Prozent mehr auszugeben. Dasselbe auf Handys gesehen, scheint den Leuten weniger Probleme zu bereiten. Also die hauen da schon ein paar Euro mehr raus. Mag aber auch deswegen sein, weil eben, und das dürfen wir nicht vergessen, das vergesse ich als gerne, dass viele Leute ihre Geräte eben subventioniert kaufen. Ja? Und das heißt, die zahlen vielleicht zwischen 1 und 200 Euro vielleicht für das Gerät, ja, und bekommen dann ein Gerät, das eigentlich 1400, 1500 kostet. Ja. Das muss man auch sehen. Natürlich ist dann der monatliche Grundpreis ist doch relativ hoch bei diesen Geräten, ne, aber okay, ja, so ist das nun mal, so macht man das. So macht man das ja aber auch beim Auto, ne, das kauft man ja nicht auf einmal, sondern macht man einen Kredit, selbst wenn man es kann, sollte man das nicht machen, ne. Das können einem Leute mit viel Geld immer gut erklären, wobei ich das so absurd finde immer, ne. Ich denke immer, ja, wenn man so viel Kohle hat, ja cool, dann kann man einfach zum Autohändler gehen und sagen, okay, das will ich, ne, so fertig, ne. Nee, die machen einen Vertrag, die machen einen Kreditvertrag, ne, können sie. Das ist verrückt. Irre. Ja, nur die Angeber machen das nicht. Ne? Oder die normalen Leute, die das wirklich so zusammensparen und sich das dann so kaufen. Ne? Für die hat es vielleicht keinen Vorteil, wenn man das per Kredit macht, aber normalerweise hat das einen Vorteil. Ja, so ist das. Übrigens, dieses Subventionsgedöns, das wäre beim Auto dann sowas wie ein Leasingvertrag. Ne? Also kann man auch machen. Kostet auch nicht so viel im Monat dann und ja. Aber was soll's? Okay, ich sag da nichts mehr dazu. Ich hab's probiert. Ich moniere jetzt ja schon seit einiger Zeit, dass die Preise von den Smartphones zu teuer sind bei den High-End-Geräten, ja. Und das wird auch so nicht weitergehen. Irgendwann wird's ein Einknicken dann geben und dann wird das Gejammer sehr groß sein, weil das, wie gesagt, jetzt schon ein Wirtschaftsfaktor ist. Und wenn der auch noch einbricht, dann ist das schlecht. Okay, das ist sehr, sehr schlecht. aufpassen muss man da, aber viel machen kann man dagegen nicht, denn die Firmen, die die Handys produzieren, die sind alle weit, weit weg, ja, von Europa meistens, kann man nichts machen dagegen. Die Preise werden eben von anderen Faktoren bestimmt. Die chinesischen Geräte sind noch momentan noch die Ausnahme, man sieht auch dort, dass die Preise massiv steigen, ja, in letzter Zeit. Also vorbei ist die Zeit schon lange, dass Xiaomi ein günstige Alternative war. Die sind genauso teuer wie Apple und Samsung und alle anderen auch. Kann man gleich vergessen. Sind vielleicht technisch ein bisschen besser ausgestattet als die Samsung-Geräte, aber preislich ist es dann eben doch sehr frustrierend. Weil wir gerade von Preisen sprechen und chinesischen Geräten und wie frustrierend alles ist, ja. Also, das Huawei Trifold Mate XT, ja, oder XT ist jetzt weltweit verfügbar. Kann man also bestellen. Yep, auch in hier in Europa, kein Problem. Ja. Und das Gerät ist wirklich gut. Wie ihr wisst, von den Displays, von diesen Faltdisplays halte ich nichts, weil die so schnell kaputt gehen, das finde ich für ein teures Gerät unglaublich. Ja, und ja, also Displays, die mit einem Fingernagel zu zerstören sind, beim normalen Benutzen, das ist einfach nicht okay. Und deswegen ist das für mich hier auch eigentlich keine Diskussion. Aber trotzdem, die Leistung von diesem Gerät ist schon gut. Nicht unbedingt jetzt auf die Prozessorleistung selbst gemünzt, sondern auf die Ausstattung, auf die Kamera beispielsweise. Ja. Das wäre zum Beispiel eine 50-Megapixel-Hauptkamera, eine 12-Megapixel-Telefotolinse mit 5,5-fach optischem Zoom, sehr schön, und 12-Megapixel-Weitwinkelkamera, 5600 mAh Silikon-Carbon-Akku, ja, also nichts mehr mit Lithium-Ionen-Akku, und 66 Watt Charging als Standard. Es gibt Versionen 16 GB und 1 TB Storage, das ist die Konfiguration, die auch global verfügbar ist. Es gibt keine Pläne, dass es eine kleinere Version gibt, was ich auch ehrlich gesagt absolut okay finde, ja, denn das ist ein High-End-Gerät, ihr werdet gleich hören, wie High-End es ist. Und es hat ein 10,2 Zoll Screen, wenn man es eben aufklappt, OLED, ja, und damit ist es natürlich auch eine schöne ausgestattete Sache. Ja, der Kirin 9010 ist jetzt nicht unbedingt sehr performant, also der ist nicht so schnell wie ein Dimensity 9400 beispielsweise, ja, aber er ist ausreichend für das Gerät und durch die übliche sonstige Ausstattung hat das Gerät eben keine Probleme, hier groß mitzuhalten. Dann ist natürlich die Besonderheit, das ist eben dreifach faltbar, das heißt, man hat einen richtigen Tablet-Screen, wie ich jetzt schon gesagt habe, 10,2 Zoll. Das ist ein echtes Tablet, was man da rauskriegt. Ja, und wenn man es zusammengefaltet hat, ist es ein richtiges, normales Phone. Und das ist auch relativ dünn für sowas. Ja, denn wenn man es also komplett ausgeklappt hat, ist es nur 3,6 mm dick. Ja. Und zusammengeklappt ist es immer noch leicht in die Tasche zu stecken. Das heißt, ihr habt hier wirklich ein Smartphone und ein Tablet gleichzeitig dabei. Ja, so. So weit, so gut. Jetzt gibt es zwei Probleme. Das erste Problem ist kein Play Store. Natürlich. Damit ist es für die meisten schon wieder weg. Ja. Und das Zweite, deswegen bin ich auch nicht so verbittert, dass das eben jetzt keinen Play Store hat, ist Der Preis für 3.499 Euro. Ihr habt es richtig gehört. 3.499 Euro. Und das ist genau das, was ich gesagt habe. Wie weit wollen wir mit dem Wahnsinn noch gehen? 3.499 Euro. Ja, ich meine, ich weiß nicht. Ich finde es so richtig, richtig schockierend. Stellt euch vor, ihr holt euch das Teil, ne, dann packt ihr es aus, dann bittet ihr ein bisschen rummachen, dann kommt ihr mit dem Daumenfingernagel ein bisschen aufs Display und dann ist ein Kratzer drin. Also eine Delle, nicht nur ein Kratzer, sondern eine Delle. Ja. Ich wüsste da nicht, was ich da machen würde. Doch, ich würde mir das nicht kaufen. Deswegen. Es stellt sich das Problem nicht. Alles ist wirklich furchtbar. Gut, also zu dem Thema. Ist halt jetzt so, immerhin, es ist global verfügbar. Wer es will, kann es kaufen. Das ist ja schon mal was. Aber 3.499 Euro für ein Gerät ohne Google Play Store, das wäre selbst mir zu haarig. So, OnePlus, was soll das hier jetzt? OnePlus Watch 3, die ist rausgekommen. Ja, hat mich so schockiert, dass die jetzt endlich richtige Sensoren mal verbauen. Ja, haltet euch fest, denn endlich hat diese Uhr auch ein ECG, also eine EKG-Crate-Funktion drin. Man kann also damit ein EKG erstellen, so wie sich das gehört für eine moderne Smartwatch, ein modernes Healthband, weil ich habe ja schon gesagt, die Frequenz alleine sagt so gut wie gar nichts aus. ECG-Funktion muss sein, sonst ist es nur eine nette Spielerei, aber mehr auch nicht. Ja. Super toll. Diese Uhr, die OnePlus Watch 3, ist damit deutlich besser als der Vorgänger, die Watch 2. Hat auch eine IP68 Rating, Mil-Standard 810H, 5 ATM, wasserdicht, ist also auch für normales Schwimmen gut geeignet. 1,5 Zoll Screen, AMOLED, ja, mit unglaublichen 2200 Nits Brightness. Okay, also wenn ihr nachts unbedingt ein Licht braucht, nehmt die nicht, sonst ist das Schlafzimmer hell wie am Tag. Wunderbar. Und ihr habt mega mäßig geblendete Augen. Ich finde das schon fast gefährlich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sage es immer wieder als Spaß bei den Smartphones, ne? Aber wenn ich mir vorstelle, nachts, die Augen sind an die Dunkelheit gewöhnt und das Display würde auf einmal wirklich auf 2200 Nits springen, das könnte wirklich gefährlich sein. Snapdragon W5 ist verbaut, 6 Nanometer Technologie, 2 GB RAM, 32 GB Storage, Wear OS 5 ist damit drauf, mit 2 Versionsupdates, ja, garantiert. 631 mAh Akku, das reicht für 120 Stunden im Smart Mode oder 72 Stunden Heavy Use und 16 Tage im Power Saver Modus. Und damit ist es meines Wissens nach die am längsten zu benutzende Wear OS Uhr, die es auf dem Markt gibt. Ja, während die anderen schon nach 24 Stunden nachgeladen werden muss, ist diese Uhr selbst im Heavy-Use-Modus 72 Stunden unterwegs. Das ist top, muss ich sagen. Top. Irre. Das ist wirklich eine super Sache. 120 Stunden im Smart-Modus, was das genau heißt, weiß ich nicht genau. Ich hoffe, das sind alle Health-Funktionen aktiviert. GPS muss ja nicht unbedingt aktiviert sein. Ja. Aber notfalls geht man eben von den 72 Stunden aus, das ist schon mal gut. Aber wie gesagt, 120 Stunden ist natürlich auch eine super Sache. Das sind 5 Tage, glaube ich, genau. Und von daher denke ich, ist das absolut top für eine Wear OS-Uhr. Ja. Man kann laden in 60 Minuten, ist 100% voll. In 10 Minuten hat man Saft draufgeladen für 24 Stunden. Ja. Wahrscheinlich ist das im Heavy-Use-Modus, nein, im Smart-Modus gerechnet, denke ich mal. Ansonsten wird es keinen Sinn machen. Ja. Und was will man mehr? Ja, also richtig gut, optischer Herzfrequenzsensor, Blutsauerstoffgehalt, ECG, also EKG-Funktion, habe ich gesagt. Die Temperatur am Handgelenk kann gemessen werden. Ja, Beschleunigungssensor, Barometer, geomagnetischer Sensor, Gyroskop und auch eine Lichtfunktion ist natürlich vorhanden. Ja, kann ich mir vorstellen bei 2200 Nits. Ne? Da kann man Geocaching gehen damit. Bluetooth 5.2, Wi-Fi 2.4, 5 GHz, alles vorhanden. NFC ist ebenfalls vorhanden. GPS bietet das Teil. Auch Beidou, Galileo, GLONASS und QZSS. Von daher ist man mit allen Satellitensystemen gut abgedeckt. Wie gesagt, Geocaching, super Sache damit, auch seine Route aufzuzeichnen, wenn man Geocaching geht oder eben Rennen geht oder sowas. Alles top. Und ja, bleibt eigentlich nur noch eine Frage übrig nach dem Preis, ja. Und da sind wir wieder bei einer nicht so schönen Sache. Ja, die Uhr kostet ganze 329 Euro. Momentan gibt es noch einen Code, den man verwenden kann, Time 1010. Und dann spart man 30 Dollar. Also 329,99 Dollar kostet die Uhr. Kann ich das irgendwie auf Euro umstellen? Hier offenbar nicht, ja. Ist auch noch nicht verfügbar, gilt noch als out of stock und gibt es in Emerald Titanium, das sieht sehr schön aus, oder eben in Obsidian Titanium. Also das eine ist schwarz und das andere ist oliv. So und also Emerald, ne? Genau. Und von daher sieht es wirklich schön aus, finde ich absolut genial, aber zu teuer natürlich. Da kriegt man auch andere Uhren von, naja, sagen wir mal, für urnamhaftere Hersteller. Ja, also, ich sag's ja nur. Trotzdem eine gute Sache und die erste Uhr von OnePlus mit eben diesem EKG-Sensor, sodass man auch was damit anfangen kann. So, ich habe bei Android Central gelesen: The Play Store sucks. So here's what I use instead. Und für mich war es klar, also klar, F-Droid. Ne? Tatsächlich, Wahnsinn. Das wird im Artikel genannt, selten, ne, dass hier bei Android Central mal sowas genannt wird, aber finde ich schön, sehr gut. Aber die haben noch was anderes genannt. Also zunächst mal, Problem ist, warum Play Store sucks, ich habe es ja schon öfters gesagt, da müssen wir auch mal drüber reden. Ja. Apps zu finden im Play Store ist nahezu unmöglich mehr. Ich krieg von Google, habe ich schon mal gesagt, immer nur das Gleiche vorgeschlagen. Teilweise Sachen, die ich auch schon installiert habe, kriege ich einfach immer vorgeschlagen. Das ist immer wieder, wenn ich den Screen öffne, ja, kriege ich fast immer die gleichen Apps hier vorgeschlagen. Das ist sowas von nervig. Wenn ich jetzt hier zum Beispiel da reingehe. Ja, so gucken wir mal, ne? Und dann kriege ich Suggested for You, ja, Goddess of Nike. Also, das Spiel hatte ich schon installiert gehabt, das habe ich sogar schon zweimal installiert gehabt. Warum ist mir das immer noch vorgeschlagen? Ja? Dann AFK Journey genauso, ja, dann Sachen, die ich, ja, mehr oder minder, auch schon sogar was hier, was ich aktuell drauf habe. Infinity Nikki beispielsweise, kriege ich noch vorgeschlagen. Was soll denn das? Das ist doch Mist. Ja? Das Einzige, was noch interessant ist, sind eigentlich die Pre-Registration Games, aber das ist auch sehr wenig und manche brauchen dann auch so lange, dass ich da schon die Sachen schon wieder vergessen habe. Ja? Ich setze die als auf die Liste drauf und wenn dann wirklich mal eine kommt, bin ich so überrascht, dass ich jetzt gar nicht mehr weiß, was ich damit anfangen soll, was ich schon total vergessen habe. Ich kann mal jetzt gucken, was habe ich denn jetzt hier drauf? Monster, das Stories ist schon gekommen, ja. Und ja, wie gesagt, sonst habe ich jetzt auch nichts drauf hier. Und hier unten, das ist zum Beispiel genial, ne? Ihr wisst ja, ich bin der absolute Pokémon-Fan, ne? Also was kriege ich vorgeschlagen? Natürlich Pokémon Sleep, Pokémon Go und Pokémon TCG Pocket. Okay, liebes Google, ich habe doch alles freigegeben. Ihr könnt doch mit meinen Daten wirklich machen, was ihr wollt. Das habe ich euch doch alles erlaubt. Warum könnt ihr nicht feststellen, dass ich zum Donnerwetter nochmal diese drei Apps jeden Tag mehrmals benutze? Die muss ich nicht mehr installieren, okay? Die hab ich schon. Ich will was verdammtes Neues sehen, was ich noch nicht hab, was ich noch nicht kenne. Und das ist genau das Problem. Das ist nicht mehr möglich im Play Store. Und damit bin ich offenbar nicht alleine mit dem Problem. So dass eben immer mehr nach anderen Alternativen gesucht wird. Warum F-Droid zum Beispiel gut funktioniert, das kann ich auch sagen. Da gibt es eine Funktion, die neuesten Apps werden am Anfang gezeigt. So, das heißt, ich muss nur aktualisieren, dann sehe ich die neuesten Apps, die veröffentlicht werden, kann runterscrollen bis zu den Apps, die ich eben schon gesehen habe, auch wenn es viele sind, die vorher kommen. Das gab es auch mal beim Play Store, ja? Neue Apps und Updates gab's auch mal, ne? Wunderbar. Und somit finde ich im F-Droid Store oftmals mehr Apps, als ich im Play Store finde. Oftmals ist das die letzte Rettung, ja? Manchmal gibt's diese Apps sogar im Play Store. Ich finde sie aber über die F-Droid-App und den F-Droid-App-Store. Ne? So verrückt ist das. Aber wie gesagt, es gibt noch was anderes. Und zwar nennt sich das Optanium. Ja? Wie soll ich sagen? Also Optanium ist jetzt kein echter App Store in dem Sinne, sondern Optanium ist mehr sowas wie ein Jumpboard, ja, zu Apps auf verschiedenen App Stores. Ja? Also das heißt, zum Beispiel könnt ihr dann am F-Droid Store und Play Store vorbei die Apps bekommen, ja. Zum Beispiel auch direkt über die Websites oder über GitHub, GitLab, F-Droid. Das heißt, das sind auch dann unzensierte Apps oder unerwünschte Apps drin, die eben im normalen Play Store nicht sind, ja. Das ist schon mal okay. Allerdings natürlich kommt gleich nochmal zu den Sicherheitsbedenken, die man dann dort haben muss. Es sind auch Apps drin, die es eben im Play Store quasi gibt. Ja, könnt ihr auch über Optanium finden. Ich glaube aber nicht alle, sondern nur die, die auch außerhalb angeboten werden. Bin mir da nicht so ganz sicher. Aber es ist quasi eine Sprungplattform. Optanium selbst hat keine Apps. Sie haben keinen Server, wo die Apps drauf liegen oder sowas, wie jetzt F-Droid. Ja. Aber ihr könnt zum Beispiel da auch F-Droid-Apps drin finden, ja, die eben auch sonst irgendwo veröffentlicht sind. Spannend ist es schon. Hier der Editor von Android Central, einer der Editor, Senior Editor Andrew Myrick, der hat das vorgeschlagen und der nutzt das auch. Ja. Natürlich, klar ist, ein bisschen aufpassen muss man da, denn wenn das eben aus Quellen wie GitHub oder von Websites die Apps installiert, dann gibt es dort natürlich auch weniger Kontrolle. Da muss man ein bisschen aufpassen, muss wissen, was man tut. Ja. Aber oftmals ist es so, wenn man dort eine App gefunden hat bei dieser Sache, dann könnt ihr zum Beispiel wie bei mir mit F-Droid, könnt ihr das so machen. Ihr guckt bei Optanium, ob es diese App gibt. Ja, und wenn ihr dort was gefunden habt, gibt es die auch im Play Store. Könnt ihr im Play Store danach suchen. Und vielleicht könnt ihr dann die offizielle Version über den Play Store installieren, wenn euch das lieber ist, wenn ihr die einfach nicht mit Optanium installieren wollt. Ja. Aber ihr könnt auch andere Sachen bekommen, zum Beispiel Optanium. Ja, könnt ihr weiterhin Yuzu-Emulatoren, ja, und anderes herunterladen, denn das gibt es nach wie vor. Die Forks sind online. Natürlich durch Druck von Nintendo werden die nicht mehr im Play Store oder sonst irgendwo hier verbreitet, aber Die gibt es und Obtainium gibt euch die Möglichkeit, die zu finden und eben dann von dort aus direkt zu installieren. Also ist eine gute Sache, denke ich, wenn man da mal guckt nach diesen Apps. Ein bisschen Vorsicht eben muss man da auf jeden Fall mitbringen. Ja, und alle Möglichkeiten nutzen, zuerst zu gucken, ob das vielleicht im offiziellen App Store verfügbar ist, etc. Ansonsten, Obtainium ist eine wunderbare Sache. Ich meine sogar, das müsste auch über den Webbrowser funktionieren, wenn ihr das suchen wollt. Moment mal, schauen wir mal. Nee, das Internet kann er vergessen. Es gibt keine offizielle Internetseite, so außer eben die Seite auf GitHub, wo das Repository liegt. Und dort gibt es auch Links zum Beispiel zum Herunterladen von F-Droid. Also diesen Store gibt es quasi in F-Droid zum Herunterladen, Obtainium. Und die App sieht auch sehr aufgeräumt aus. Von dort aus könnt ihr dann die Apps suchen, wird euch vorgeschlagen, alles sieht alles wunderbar aufgeräumt aus und ich denke, da findet man eher noch was als auf dem Play Store und eben auch vieles, was im Play Store nicht zu finden ist. Ja. Gesucht oder installiert werden dort zum Beispiel Apps aus GitHub, GitLab, for JOR, F-Droid, Third-Party F-Droid Repos, Easy on Droid, SourceHut, aber auch zum Beispiel APK Pure, Aptoid, Up2Down, APK Miro, Huawei App Gallery, Tencent App Store, Jenkins Jobs, Roostore und auch eben ein HTML Fallback, der eben auch HTML-Seiten quasi mit APK-Files nutzen kann, wenn also dort was angeboten wird. Also das heißt, die Webseite von dem entsprechenden Anbieter. Richtig genial. Wer ein bisschen mutig ist und so, ja, der kann sich das gerne mal angucken. Obtainium bei F-Droid zum Download. Natürlich kostenlos. Alright. Smartphone-Markt habe ich eben schon mal gesagt für Deutschland, ja, erstmal wird die 40 Milliarden Euro Marke geknackt, sieht eigentlich sehr gut aus, aber interessant auch, dass in ganz Europa der Smartphone-Markt wieder steigt, ja, letzten 4 Jahre hat es ein bisschen abgenommen, ja, aber jetzt steigt er wieder an, das ist schon faszinierend und zwar gleich um 5% Zuwachs. Das ist nicht schlecht. Warum das jetzt so stattfindet, ich weiß es nicht genau. Es hat mich auch ehrlich gesagt sehr gewundert, dass der Markt in der Corona-Pandemie sogar gefallen ist. Ja? Aber offenbar, das, was da die Leute mehr an PCs wieder gekauft haben, wurde eben wohl weniger in Smartphones gekauft. Jetzt gehen die Smartphones wieder rauf, weil man offenbar jetzt eben wieder mehr draußen ist und eben nicht am Computer daheim sitzt. Wird auch Sinn machen, aber trotzdem hat es mich ein bisschen gewundert. Aber wir sind halt noch nicht so weit wie zum Beispiel Japan, wo sowieso alles da auch daheim über das Smartphone geht und ein Desktop-Computer quasi nicht wirklich in den Wohnungen steht, auch aus dem Platzproblem. Da hat man höchstens noch einen Laptop. Vielleicht deswegen auch hier meine Verwunderung. Aber immerhin, es geht jetzt wieder stark aufwärts. Zahlen sind interessant. Ehrlich gesagt, das hätte ich gar nicht gedacht, aber es ist tatsächlich so, dass in Deutschland Apple mit 36% Marktanteil momentan wieder die Nummer 1 ist. Aber man muss es natürlich in Relation setzen. Das heißt also, 36% haben Apple iOS. Ja? Und so gut wie der ganze Rest davon hat Android. Also, das ist hier halt so aufgeschlüsselt, weil es hier nach Marken geht. Die Nummer 2 in Deutschland ist Samsung. Die Nummer 3 ist Xiaomi mit 18%. Übrigens, Samsung hat 34%. Google mit 4% an Platz 4. Das ist ein Achtungserfolg, weil sonst war Google noch nicht mal in der Statistik erfasst, so wenig Geräte wurden verkauft. Aber 4% jetzt in Deutschland überhaupt interessant. Das ist mehr als sonst wo in der EU, soweit ich das weiß. Motorola 2%. Ja. In Frankreich sieht es zum Beispiel anders aus. Dort hat Samsung 32% Marktanteil und Apple nur 28%. Das heißt also, auch nach Firmen getrennt ist dort eine Firma, die eben Android-Geräte bietet, auch allein gesehen schon vor Apple. Xiaomi 19%, Honor 7%, Motorola 4% und die Google Pixel-Geräte, die sind gar nicht in der Liste aufgeführt. Genauso wenig wie in Spanien, in UK und auch nicht in Italien. Ja, ist Google nicht. Entschuldigung, oh, jetzt hätte ich fast verstanden. In UK ist Google natürlich aufgeführt, da haben die sogar 5% Marktanteil, aber in Italien und Spanien beispielsweise nicht. Ja, ich habe da schon im Hintergrund, ja, UK gehört irgendwie nicht zu Europa, ne? So. Doch, die gehören zu Europa, aber naja, nicht ganz. Gut, okay, und Nummer 1 sind die nur in UK und in Deutschland Apple, ja, in Spanien ist Apple sogar nur auf Platz 3 mit 12%. Samsung hat 28% und Xiaomi ist Platz 1 mit 29%. Oppo dicht auf Apples Fersen mit 8% und Motorola 6%. Und in Italien hat Samsung 32%, Apple 19%, Motorola 11%, Xiaomi 11% und Realme 7%. Auf einmal taucht hier Realme auf. Ja, unglaublich. Ja, also es ist schon sehr interessant, es ist für sehr, sehr viele Überraschungen immer gut, solche Statistiken. Hätte ich als manchmal gar nicht auf dem Schirm gehabt. Und dass der Smartphone-Markt in Europa steigt, ist eigentlich auch ziemlich gut soweit. Aber wie gesagt, ich habe Angst, dass eben durch die hohen Preise das Ganze wieder doch gedämpft werden kann in den nächsten 1-2 Jahren. Ja, Oppo hat bekannt gegeben, dass das Find N5 definitiv nicht nach Europa kommt. Okay, das nehmen wir dann so hin, aber das war ja auch irgendwo vielleicht abzusehen. Auch das ist so ein Folding Phone. Ja, einige haben vielleicht erhofft, wie ich zum Beispiel, dass es erschwinglich wird vom Preis. Aber ich denke, das deutet darauf hin, dass es eben doch nicht so günstig wird und da vielleicht kein keine Verkaufschance gesehen wird. Ne? Dann das Xiaomi 15 Ultra. Da gibt es noch ein paar Korrekturen zum Launch. Also der chinesische Start, der ist für 27. Februar vorhergesagt, festgemacht. Und die Ankündigung für die globale Version, die gibt es am 2. März erst auf der Mobile World Congress in Barcelona. Da gab es vorher Missverständnis. Ich habe gesagt, 27. wäre auch die Bekanntgabe für den globalen Start, aber der dauert dann noch ein paar Tage länger. Wer ein 1,9 Pfund schweres Smartphone mit sich rumschleppen will, der kann. Also das umfasst 2 Kilo, 1 Kilo, ne? Genau, ja, genau, 1 Kilo ist es dann, glaube ich, ja. der kann sich mal das neue Gerät von Ukitel angucken, das WP100 Titan nennt sich das, ja. Und, naja, ihr merkt schon, das ist ein Outdoor-Bolide natürlich mit sage und schreibe 33.000 mAh Akku und damit hat es einen Standby von 6 Monaten. Das ist das ultimative Outdoor Off-Grid Survival Mega Smartphone, ja. Irre. Nur man hat dann halt so ein bisschen mehr Gewicht am Rucksack, ne? Ja. nicht in die Hose stecken, sonst steht man auf einmal ohne Hose. Nee, Witz Scherz beiseite. Ist schon ziemlich cool, finde ich das. Und natürlich hat es auch die Outdoor-Funktionen dran, ja, die da verlangt werden oder die man sich wünschen kann. Ein Campinglicht ist da drin, ja, nicht schlecht. Und zwar hinten, das ist eine riesige LED, Leute. Das 1200 Lumen hat das Teil. Und es kann bis zu 150 Stunden Licht spenden. Ja, damit macht ihr den Wald hell. Super, ne? Nachts Night-Vision-Funktion, Night-Vision-Kamera ist ebenfalls da und auch ein Projektor. Das finde ich ja ziemlich cool. Ich weiß zwar nicht, ob man das outdoor-mäßig braucht, aber vielleicht doch, wenn man sich ein Video angucken will im Zelt, ne, mal kurz am Zelt, auf die Zeltwand, ne, das Video projizieren, coole Sache. Es ist schon nicht schlecht, wirklich. Da könnte man wieder in Begeisterung kommen, aber es ist halt eben auch sehr, sehr dick, das muss einem klar sein. Das ist ein Riesenteil. Erstaunlicherweise wird es für eine gewisse Zeit für nur $599 in den Handel kommen. Danach, nach dieser Zeit, wird es normal im Handel für $899 sein. Das ist für ein UGTEL schon ein bisschen viel, 899 finde ich. Aber es hat halt auch seine spezielle Anwendung. Drin ist ein MediaTek Dimensity 7300 Prozessor. Der ist schnell genug für diese Art von Gerät. 16 GB RAM und 512 GB Storage. Wobei, Vorsicht beim RAM. Nicht, dass das irgendwie so, also so kombiniertes RAM ist. Ich gehe mal davon aus, dass das echt das 16 GB RAM ist, weil UGTEL lässt sich normalerweise nicht lumpen damit. Hat ein 6,8 Zoll Display, also auch das Display ist groß genug und 120 Hertz Bildwiederholfrequenz. Ja. Wer das nehmen will zum Filme gucken, wenn er unterwegs ist, ne, so nachts mal im Zelt einen Film gucken, kein Problem. Also 49 Stunden Video am Stück kann man damit auch gucken. Super. Wie gesagt, der Projektor, ja, ist irre, dass das möglich ist. Und IP68 wasserfest ist fast schon obligatorisch bei den UGTEL Outdoor-Geräten natürlich. Und kann man also 30 Minuten 5 Fuß unter Wasser, ist glaube ich 1,5 Meter unter Wasser sitzen oder so, ja. Und 200 Megapixel Hauptkamera, 20 Megapixel Infrarot, Nachtsichtkamera und 2 Megapixel Makrokamera, die kann man sich schenken, aber vor allem die Infrarot-Nachtsichtkamera, die ist natürlich für Outdoor-Sachen wunderbar spannend, aber übrigens auch für Diagnosesachen wie zum Beispiel am Auto oder Heizungssystem oder sonstiges, da könnt ihr sofort Wärmelecks erkennen und können sie dann isolieren. Das ist wirklich nicht schlecht. Also auch für Handwerker dürfte das Gerät dann mit dieser Night Vision Kamera schon ziemlich interessant sein. Mit der 200 Megapixel Hauptkamera, ehrlich gesagt, da bin ich nicht ganz so euphorisch, denn ich habe gesehen, dass das hier am Q-Bot, das ist eigentlich nicht viel bedeutet, wie viel Megapixel eine Kamera hat. Da müsste man dann erstmal warten auf Tests, ob die Kamera überhaupt vernünftig zu nutzen ist. Die vom Q-Bot war jedenfalls nicht wirklich ernsthaft zu nutzen, als für Bilder zu machen. Ja, also hier muss man sagen, absolut toll. Für 599 ist das Ding auch ein Schnäppchen. 899, da würde ich jetzt mich vielleicht zurückhalten, je nachdem wie die Kamera ist, muss ich noch abwarten. Aber so für 599 jetzt am Anfang ist es auf jeden Fall ein geniales Teil. UGTEL WP100 Titan nennt sich das und das ist wirklich ein Titan. So eine ich möchte nur kurz erwähnen, die Firma Murena hat eine Version rausgebracht von einem Pixel-Tablet. Eine entgooglifizierte, hört sich das schlimm und grausam an, Version vom Pixel-Tablet, also eine degoogled Version, ja, vom Pixel-Tablet. Okay, also Pixel-Tablet kennt ihr auch meine Meinung dazu, 3G-Erfahrung, ne? Gesehen, gelacht, gegangen, ja, okay, aber okay, insofern kurios hier, man nimmt ein Google-Tablet, um es zu entgoogeln. Warum? Warum? Dann nimmt man doch lieber ein vernünftiges, ein echtes Tablet. Das Google Pixel Tablet ist kein echtes Tablet. Das ist ein besserer Smart Home Stand. Ja, fehlen wichtige Funktionen, ich habe es schon mal gesagt. Dann nimmt man ein vernünftiges, echtes Tablet, nicht von Google, und tut das und tut da dann die Google-Dienste entnehmen sozusagen und ersetzen. Das ist doch viel besser. Warum nimmt man ausgerechnet das von der Firma, die auch die entsprechende Hardware da reinsetzt? Ja? Also ich hätte da noch meine Bedenken. Ja? Also wenn ich mit Google nichts zu tun haben will, dann kaufe ich kein Google-Gerät, um mit Google nichts zu tun haben zu wollen, auch wenn das entgoogelt wurde. Ja? Hä? Verrückt. Also, das kann ich nicht ganz so verstehen, warum man das gemacht hat. Warum man ein schlechtes Tablet nimmt oder ein besserer Smart Home Stand und macht darauf dann, der auch noch teuer ist übrigens, ja, und macht darauf dann seine Software drauf, um sie von Google zu lösen. Also verstehe ich nicht. Ne? Okay, also das nur mal so. Thema gegessen. Sony Xperia One Mark 6, Mark 7, so, also der Nachfolger von meinem. Da ist jetzt die Meldung raus, dass hier alle drei Kameras mit einem XMORT-Sensor ausgestattet werden sollen. Ja, das ist interessant. Das ist ein Two-Layer-Transistor-Pixel-Technologie-Sensor. Könnte also qualitativ ziemlich interessant werden, aber da man mehr jetzt noch nicht weiß, lass es damit auch gut sein. WhatsApp kriegt auch Probleme. Das ist jetzt eine sogenannte Very Large Platform in der EU und damit fällt sie unter die Regulierung des Digital Service Act und muss sich auf einiges gefasst machen. Ja. Also WhatsApp steht schwere Zeiten bevor in der EU. Meiner Meinung nach wird es auch langsam Zeit, dass die mal ein bisschen auf die Finger geklopft kriegen. Vielleicht wird dann auch mal den Leuten klar, was für ein Sicherheitsrisiko sich da installiert haben. Dann jammern sie über Google und haben WhatsApp drauf. Danke. Und ein paar interessante Features, beziehungsweise das Design ist geleakt worden in einem Video von dem Nothing Phone 3A. Ja. Ja, könnte ich jetzt wieder ein paar Stunden drüber sprechen, ja, aber ich lasse es mal. Die Geräte scheinen wohl mit dem 7S Gen 3 Chip von Snapdragon bestückt zu sein, damit ist das Ding, ja, also wirklich Midrange, also nicht mal obere Schiene Midrange. 6,77 Zoll, 120 Hertz AMOLED-Screen. Wie der Name ja sagt, ist das A ja dann meiner Meinung nach eine abgespeckte Version, wenn man das so sagen will. Finde ich ein bisschen seltsam, aber okay. Ist nun mal so, ja, und jetzt warten wir mal ab, mehr weiß man nicht. Aussehen tun sie cool, finde ich, sehen schön aus, aber das alleine würde mich nicht dazu bringen, ein Gerät zu kaufen, das eben so miese Prozessoren nutzt. Sorry. Gut, dann komme ich mal zur App der Woche. Ihr werdet es wahrscheinlich jetzt kaum glauben, aber das ist eine F-Droid-App, ja, F-Droid. Denn ich habe im Play Store auch diese Woche nichts Vernünftiges gefunden. Und auf F-Droid bin ich sofort fündig geworden. Auch wenn diese App vielleicht nur für eine kleine Zahl von Menschen interessant ist, habe ich gedacht, das ist doch schon eine gute Sache, denn endlich mal eine App, die ein Ziel hat und das eine Ziel auch tatsächlich einfach, schnell und ohne Firlefanz erreicht. Was ist es? Die App heißt Tuner und die ist zum Stimmen von Musikinstrumenten. Dabei könnt ihr dann auswählen, welches Instrument ihr stimmen wollt oder einfach so, ja, das gibt's also, da müsst ihr nichts auswählen. Es ist nur so, dass es zum Beispiel eben schon Vorgaben gibt, eine sechsseitige Gitarre, die muss halt die und die Tonlagen haben auf den entsprechenden Seiten, ja. Und wenn ihr das dann auswählt, dann könnt ihr dort natürlich dann eben das viel einfacher machen. Zum Beispiel, wenn ihr sechsseitige Gitarre auswählt, dann seht ihr dann E2, A2, D3, G3, B3, ja, und E4. Das sind dann die Töne, die eigentlich rauskommen sollen. So, und wenn ihr die App startet bereits, ist das Mikrofon quasi an. Ja, Berechtigung müsst ihr natürlich geben dazu. Ist das Mikrofon an und Töne werden aufgenommen. Tipp, ihr könnt die Sensitivität einstellen. Ich würde euch empfehlen, die so auf runterzustellen, so auf 70% maximal, ja, weil ansonsten habt ihr ständig Anzeigen von den Geräuschen im Hintergrund oder ähnliches. Wenn es lauter ist im Hintergrund, könnt ihr auch noch weiter runterdrehen, die Empfindlichkeit. Halt dann das Smartphone ein bisschen näher an das Instrument und dann macht ihr ein schlägt ihr die Seite an oder bei einer Violine beispielsweise, was man auch auswählen kann, schön lange den Ton ziehen, damit ihr sehen könnt, wo genau der Ton eben jetzt eintrifft. Und da wird euch direkt angezeigt auf dem Display und zwar ganz exakt und ohne Spirenzien. Das hat so super funktioniert. Ich habe die App auch getestet mit direkten Frequenzeingaben und habe dann festgestellt, also dass die wirklich exakt genau ist. Zumindest die auf meinem Sony Xperia 1 Mark 6, was ja sehr, sehr gute Mikrofone drin hat. Ich weiß nicht, ob das auf allen Smartphones so gut ist. Jedenfalls bei mir ist das tadellos. Also wirklich, das ist also auf die Herzfrequenz genau, ja, wird das hier gemünzt und gecheckt. Ich kann das sofort sehen und das ist richtig gut. Richtig gut. Und ja, was soll ich sagen? Ich habe nichts mehr dazu zu sagen zur App, weil das ist alles. So einfach ist es. Ja? Gerät, Musikinstrument auswählen, ja, dann seht ihr die Belegung, wie das sein sollte. Ja? Unten seht ihr das Feld, was das Mikrofon aufnimmt. Dann schlägt er den Ton an und dann seht ihr es ganz genau. Dann könnt ihr am Musikinstrument entsprechend die Einstellung so vornehmen, dass exakt die Note getroffen wird und ihr habt ein perfekt gestimmtes Musikinstrument. Oder ihr könnt auch, wenn ihr das oben nicht einsetzen wollt, könnt ihr auch das einfach so machen. Ihr müsst da nichts einstellen, das hat keine Auswirkung auf die Messfunktion. Wenn ihr zum Beispiel die einzelnen Tasten vom Klavier anschlägt, dann wird die ebenfalls angezeigt, ja, welche Taste, also welche Frequenz es ist. Ihr müsst nur zuordnen, welche Taste auch welche richtige Frequenz hat. Ja? Und wenn ihr das wisst, dann könnt ihr das ganz exakt stimmen. Fantastisch, muss ich sagen. Irre. Also das perfekte Gehör, ja, von Tuner. Kostenlos, Open Source und freie Software im F-Droid Store oder auf f-droid.org. Damit sind wir am Ende für diese Woche vom Uncast. Vielen Dank, dass ihr wieder zugehört habt. Ich hoffe, auch diesmal waren ein paar interessante Sachen dabei und ihr hattet auch Spaß dabei. Die Community findet ihr unter mastodon.africa/@thenetcast. Bitte Hashtag TheNetcast verwenden oder in der YouTube-Community einfach Kommentare abgeben. Auch das ist möglich. Damit wünsche ich euch eine schöne Woche. Bleibt gesund, haltet die kleinen grünen Antennen steif und hoffentlich bis nächste Woche. Tschüss.